Kapitel 3. Samstag, 12 Uhr. Golo sieht in den Spiegel. Er ist mit seinem Aussehen zufrieden. Schlank, sportlich, volles blondes Haar, hellblaue Augen, 1,78 Meter. Golo geht einmal in der Woche in das Sonnenstudio, um braun zu werden. Von Natur aus hat er eine blasse Haut. Er ist ein Typ, der bei Frauen gut ankommt. Trotzdem lebt er zurzeit allein, in einer kleinen Mansardenwohnung. Mehr kann er sich bei seinem Gehalt als Aufsicht im Museum nicht leisten. Als Golo vor 10 Jahren mit seinem Bruder und 2 Schwestern aus der Ukraine nach Deutschland gekommen war, hatte er sich das Leben völlig anders vorgestellt. In seiner alten Heimat wurde über Deutschland nur Positives erzählt. Sehr gut bezahlte Jobs, Geld, das auf der Straße liegt, super Autos, kurzum, ein Leben wie im Märchen. Von Märchen hat Golo die Nase voll. Er hat immer dieselben Gegenstände vor Augen. Er muss aufpassen, dass die zahlreichen Besucher nichts anfassen. Er beneidet oft die wohlhabenden Touristen, die schick angezogen sind, teuren Schmuck tragen und sich Luxushotels leisten können. Viele kommen von weit her, um endlich einmal der Märchenwelt der Brüder Grimm nahe zu sein. Golo spielt jede Woche Lotto. Er träumt davon, das ganz große Geld zu machen. Bisher hat er kein Glück gehabt. Seit einiger Zeit denkt Golo über andere Möglichkeiten nach, an Geld zu kommen. Er braucht eigentlich nur die Hand auszustrecken, um... Golo wird in seinen Gedanken unterbrochen. Er dreht sich um. Vor ihm steht ein Besucher, der seit mehreren Wochen regelmäßig in das Museum kommt. »Hallo, Herr Anders. Ich freue mich, Sie zu sehen.« »Und? Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie heute Nacht?« Nach einer kleinen Pause fügt er hinzu: »Ich denke, dass ab heute Abend mehrere Personen auf die Schätze aufpassen.« »Ja, natürlich. Eine Sicherheitsfirma schickt zusätzliches Personal.« »Dann kann ja nichts passieren«, sagt Christian Anders lächelnd und verabschiedet sich von Golo. »Wir sehen uns bestimmt wieder.«